Mein Name ist Philipp Moritz und das sind unsere aktuellen Themen. Beermann informiert über Bioenergie-Kommunen 2016, Gedenken an den Holocaust und Liebenau verliert direktes Duell. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann informiert über den Start des Bundeswettbewerbs Bioenergiekommunen 2016. Neben den Dörfern und Gemeinden in Deutschland, die mindestens 50% ihres Strom- und Wärmebedarfs aus regional erzeugter Biomasse decken, sind auch Städte und Stadtteile dazu aufgerufen, die sich mindestens zu 30% mit Bioenergie versorgen können, am bundesweiten Wettbewerb teilzunehmen. Das Preisgeld von 10.000 Euro soll für die Weiterentwicklung der regionalen Bioenergiekonzepte zum Einsatz kommen. Bewerbungsschluss ist der 15. Mai 2016. Der morgige 27. Januar ist der jährliche internationale Holocaust-Gedenktag. Der Arbeitskreis Gedenken der Stadt Nienburg lädt zu mehreren Veranstaltungen ein. Dazu Vorsitzender Thomas Gatter. Das ist auch eine öffentliche Veranstaltung um 15 Uhr auf dem jüdischen Friedhof an der Bruchstraße und gedenken dort gemeinsam der Befreiung von Auschwitz. Um 17.30 Uhr gibt es ein Treffen an der Erinnerungstafel für die jüdische Gemeinde. Die befindet sich am Rathaus gegenüber vom Vestibül. Und dann um 18 Uhr schließt sich eine Andacht in der Martinskirche an. Die Jugendlichen selber gestalten diese Andacht. Und zwar sind das Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Auschwitz-Gedenkfahrt. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern gegen 8.30 Uhr zu einem Einsatz am Südring in Nienburg gerufen. Eine Brandmeldeanlage war fälschlicherweise aufgelaufen. Die Ursache war womöglich ein technisches Problem. Das Eintreffen von Einsatzkräften war somit nicht notwendig. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Handballer des SV Aue Liebenau haben am Wochenende ihr Duell gegen den direkten Tabellenkonkurrenten Fallersleben verloren. Die Gäste entschieden das Match mit 33-29 für sich. Aue-Coach Carsten Thomas ist mit seiner Mannschaft dennoch zufrieden. Ich denke mal, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das ist auch eine gute Mannschaft, muss man sagen. Der Gegner war uns körperlich auch klar überlegen. Aber da wir auch auf der Bank halt, was den Rückraum anging, also so gut wie gar keine Wechsel hatten, eigentlich gar keine. Dann haben wir einfach die Kraft gefehlt. Waren ganz eh körperlich überlegen und nachher haben sie einfach nur noch hinten reingestellt und wir haben dann kein Mittel mehr gefunden, ein Tor zu werfen. In der Tabelle der Verbandsliga steht Liebenau weiterhin im sicheren oberen Mittelfeld, weiterhin auf Rang 6. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.